Der jüdische Bettler war ein Schnorrer. Das Wort wurde ihm nicht ins Gesicht gesagt. Er selbst gebrauchte es manchmal und schien sich gar nicht dabei zu genieren. Er hatte auch keinen Grund. Alles, was er tat, war recht. Er war ein Instrument Gottes, der die Gläubigen auf die Probe stellte. Nicht der Rabbi, sondern Gott selbst hatte den abgegriffenen Mann geschickt. Er hatte schlechte Manieren, aber man wagte nicht, es ihm zu sagen. Wer sagt einem Abgesandten Gottes, dass er stinkt oder seine Suppe zu laut schlürft? Aber auch sein Appetit konnte nicht kritisiert werden. Es hätte ausgesehen, als wenn man dem Schöpfer der Erde etwas vorenthalten wollte. Max beschwerte sich offen bei seiner Mutter über die Parasiten des Haushalts, die regelmäßig auftraten. Er wies nach, dass den Besuchern alles erlaubt war, was den Kindern des Hauses verboten wurde. Er wies darauf hin, dass man den Mann an der Hintertür abfertigen könne. Am besten sei es, der städtischen Fürsorge etwas zu geben und die Sache auf administrativem Weg aus der Welt zu schaffen. In diesem Augenblick kam der alte Hanau herein. Er sah seinen Sohn mit einem langen Blick an. Dann sagte er, nicht aus der Welt schaffen, aber aus deinem Gewissen. Max wagte ein letztes Mal zu protestieren. Ich hab ihn nicht arm gemacht. Außerdem kann er arbeiten. Guten Abend. Sholem Aleichem, sagte da jemand hinter uns. Es war der Schnorrer der Woche. Er kam zu seinem Mahl. Wir wandten uns alle erschrocken um. Der alte Hanau verneigte sich vor ihm. Ich verneigte mich. Die Mutter Hanau lief in die Küche. Max stand trotzig da und zerdrückte eine Zigarette. Der Schnorrer hielt die Augen zu Boden geschlagen. Seine ungewaschenen Hände waren vor der Brust gefaltet. Er hatte einen langen Bart, das einzige, das er zu pflegen schien. Als ich mich verneigte, sah ich, dass seine Schuhe zerrissen waren. Inkognito. Das Wort fiel mir ein. Der Abend von Emmaus. Gleich würde man das Licht sehen, das durch die verregneten Kleider des Mannes dringen würde. Wenn wir doch zu Hause auch einen solchen Bettler hätten. Der alte Hanau verneigte sich wiederum. Es war, als wenn er sich entschuldigen wollte, dass Max so ungebührlich vor dem verkleideten Boten eines Größeren stände. Da verneigte sich Max selber. Es war eine linkische Bewegung, aber ich liebte ihn dafür. Aber es war doch nicht einfach ein Emmaus. Es ist ein besonders unverschämter Bursche, hörte ich kurze Zeit darauf die gütige, sanfte Frau Hanau sagen. Ich entfernte mich schnell, denn sie hatte nicht gehört, dass ich im Korridor gerade angekommen war. Der Schnorrer war kein verkleideter Christus. Er war ein verlauster Faulenzer, ein Schwindler, ein Ausbeuter des biblischen Worts, ein menschlicher Schweinehund. Aber er war geschaffen von einer Philosophie, die ich erst später ganz verstand. Da war nichts von der herablassenden Güte wohltätiger christlicher Damen. Man gab aus zwei Gründen. Der Schnorrer hatte die Krankheit der Armut, die einzige Krankheit, die man wirklich scheuen sollte, wie das Feuer. Es war gut, dass er einen erinnerte. Er rief Tome, wie die früheren Leprakranken gerufen hatten, wenn sich einer ihnen näherte. Er meinte den Aussatz des Elends, meinte die grässliche Gefahr, von anderen Mitmenschen abhängig zu sein. Ein Topf des Mitleids, ein Mülleimer für den Abfall kleiner Herzen. Werft alles in ihn hinein, solange er im Haus ist. Wenn er gefüllt ist, geht er und mit ihm geht die Krankheit. Mein Gott, wenn man vermeiden kann, arm zu sein. Es gibt nichts Schlimmeres, als Wohltätern hilflos ins Auge sehen zu müssen. Wie sagte der Schnorrer zum reichen Rothschild? Dein Glasauge hat mehr Güte als dein richtiges Auge. Das war der eine Grund. Der zweite hatte fast noch mehr Gewicht. Man misstraute Gott. Er war geboren aus einem rauchenden Vulkan, dem Sinai. Er war immer ein gefürchteter Gott gewesen. Er hatte bittere Rache genommen. Wenn er einen Bettler einem in den Weg schickte, dann wollte er damit etwas sagen. Gib, sagte der vom Sinai, auch wenn dein Herz hart ist. Alle Herzen sind hart. Ich kenne den Menschen. Aber gib trotzdem. Fluche heimlich, aber gib. Ich will es so. Ich, von dem du dir kein Abbild machen sollst. Denn da ist nur ein Abbild, das Abbild von dir, der schmutzige Schnorrer. Und wenn du ihn nicht als solches erkennst, wehe dir. Drohungen haben mich immer wagemutig gemacht. Ich fand sie Ausdrücke der Feigheit. Selbst Cherubime verloren ihre Majestät, wenn sie diesen schlechten Brauch nachahmten, nicht zu sprechen von ihrem Herrn und dessen schlechten Kopien, den Tyrannen. Als ich zum ersten Mal die Drohung begriff, packte mich eine kindliche Wut. Ich ging nach Hause, nahm meine Sparbüchse, trug sie zum Seffersbach und warf sie ins Wasser unterhalb der Mühle, wo der Säufer mit seinen Kindern gehaust hatte. »Ich bin nun arm«, sagte ich in die Richtung der drohenden Instanz, »mausearm.« Was hat sich geändert? Ich werde mir für Wochen keine Zuckerstangen mehr kaufen. Was hat sich geändert? Am nächsten Tag säuberte der Müller seine Mühle und lenkte den Bach ab. Ich sah bei Sonnenuntergang meine Münzen im Schlamm glänzen. Sie waren nicht angenommen worden. Ich wartete, bis es dunkel wurde und stieg dann hinab, sie aufzusammeln. Mir kam es vor, als wenn hinter den Fliederbüschen des Ufers einer hockte und plötzlich in schallendes Gelächter ausbrach. Ich habe das Gelächter noch oft in meinem Leben gehört. Es kam von meinem dritten Ego. Das erste Ego hörte auf den Gesang der Juden und auf den Priester, der die Höllenuhr vor uns pendeln ließ. Das zweite Ego hörte auf Nessel, den Fischermann. Das dritte saß hinter einem Busch und lachte und verspottete mich wegen meines Ernstes. Aber ich muss zuerst von meinem zweiten Ego sprechen. Es fand die Welt nicht so verächtlich. Da waren Seewinde und die rauschenden Regen der Gewitter, die immer die kleinen Gestänke wegwuschen. Man konnte nicht leben mit dem Bleigewicht des Zynismus an den Füßen. Der Knabe gebrauchte keine dergleichen Worte, aber er fühlte genauso, es gab Wunder. Wenn zum Beispiel genau am Ostermorgen, als wenn Mutter die Blumen besprochen hätte, der weiße Krokus durch die schwarze Erde brach. Oder wenn in dem Bach hinter dem Haus der gefürchteten Untiefe eines Morgens ein Mann ging mit hohen Stiefeln und der Bach war gar nicht mehr tief. Man hatte nur zu warten, bis einer einem solche Stiefel schenkte. 1000 Wunder, die Kaulquappen, die durchs Wasser zickzackten und sich niemals anstießen. Die Quellen im Wald, die nur erkennbar waren am Sand, den sie aufstießen und rieseln machten wie eine Sanduhr der Ewigkeit. Es gab keinen Grund, so sachlich und bitter zu werden wie Max, der jüdische Freund. Alles deutete darauf hin, dass ein anderer Recht hatte, den ich damals entdeckte, Nessel, der Fischermann. Er kam zur rechten Zeit. Ich spürte, wie viele hoffnungslos waren. Ein Mädchen wurde aus der Saar gezogen, sie war schwanger, aber sie fürchtete die bösen Zungen mehr als den Tod und erstickte sich und das Kind im Uferschlamm. Ich sah sie zuerst und ich fühlte, dass sie es hatte tun müssen. Ich hörte die Leute flüstern, als sie am Nachmittag um den zugedeckten Leichnam herumgingen. Ich hätte Steine nach ihnen werfen können. Ich tat es nicht, denn am selben Tag hatte uns der schwarze Berg, der mit der Höllenuhr, die Geschichte von Sodom und Gomorra erzählt. Ich hatte mich in die Beine gezwickt, um nicht zu protestieren. Später machte ich Tintenflecken in meine Bibel, mitten ins Gesicht des Engels, der gekommen war, Lot abzuholen und alle anderen ihrem Verderben zu überlassen. Ich war sicher, etwas war nicht in Ordnung mit dieser isolierten Rettungsaktion. Etwas war in Unordnung mit dem, der den Engel gesandt hatte. Und Lot war auch nicht sauber. Wie konnte er ohne zu zögern seine Töchter dem rasenden Mob geben, der wissen wollte, was da in seinem Haus von den Fremden ausgebrütet wurde? Ich wollte wissen, welche furchtbaren Laster diese Stadt hatte. Aber die Engel schwiegen sich aus darüber. Und der schwarze Berg würde auch nicht antworten. Ich wagte trotzdem, ihn zu fragen. Er sah mich mit einem Blick an, als wenn ich selbst einer von Sodom wäre. Dann richtete er sich auf und sagte mit düsterer Stimme, »Sie trieben es sogar mit Tieren.« Sein Ton überzeugte uns. Wir wussten nicht, was er meinte, aber wir wussten, dass wir nicht mehr zu fragen hatten. Am Nachmittag fiel mir ein, dass es lauter Juden gewesen waren, die dort verbrannt wurden, und mein Trotz stieg wieder. Ich hatte sie singen hören. Hatte man ihnen in Sodom eine Chance gegeben, zu singen? Zum ersten Mal fiel mir ein, dass keiner ein Recht hatte, den anderen schlecht zu nennen. Wo fing es an? Wo hörte es auf? Keiner war so schlecht, dass er verdiente, im eigenen Bett verbrannt zu werden. Wer sich Rache anmaßte, war schlecht. Ich ging zu meiner Kirche und ging sämtliche Leidensstationen des Kreuzwegs ab. Es beruhigte mich, den Mann von Golgatha wiederzusehen, der niemand ansah. Das war vielleicht die einzige Person, die hätte anklagen können, aber sie ging stumm den heißen Berg hinauf. Ich drehte mich um zu der kleinen Holzkanzel. War jemals dort einer erschienen, der Güte gepredigt hatte? Sie waren alle Ausrufer des zürnenden Gottes. Sie konnten jede Nacht Feuer in unsere Betten regnen lassen. Ein merkwürdiger Zufall regierte mein Leben. Im Augenblick, wo ich mich zu sehr nach einer Seite neige, kommt ein Ruf von der anderen Seite und warnt mich, nicht zu übertreiben. Die Wahrheit hat immer zwei Seiten, sagt die Stimme. Sie liegt in der Mitte, sagt die Stimme, was nach Mittelmäßigkeit riecht. Aber es ist das Gesetz des Pendels. Genau am nächsten Tag, einem Sonntag, erschien auf der kleinen Kanzel meiner Kirche ein Kinderkopf. Ein junger, eben geweihter Kaplan hielt seine erste junge Rede. Er verstand, dass er noch kein Recht hatte, wie ein Gewitter über die Köpfe der erfahrenen alten Leute da unten hinwegzufegen. So kam er wie ein linder Frühlingswind. Er schaute sich im Schiff um und war glücklich über so viel Nähe, so vieler heiliger Dinge. Voll von der Jugend in seinen Adern, die nun immer brennen sollten, in himmlischer Liebe. Er war im Alter, wenn ein normaler Mensch schwärmend durch die Felder streift und Blumen für die Geliebte sucht. Er vergaß es nicht ganz. Er sang Hymnen für die Mutter Maria, die begnadete Jungfrau. Es war eine Ausnahme, eine winzige Ausnahme. Alle anderen rochen nach Schwefel. Ich roch das höllische Phosphor durch den Weihrauch hindurch. Ich vermied die Kirche. Kurz darauf fand ich Nessel. Er roch nach dem Wasser des Sees Genezareth. Er hatte keinen See zur Verfügung, aber er ging jeden Freitag von seiner Wohnung, einem düsteren Haus, nahe beim Gefängnis, zum abschüssigen Ufer der Saar, stieg die grasbewachsenen schrägen Ufermauern hinab, setzte sich in seinen breiten Kahn und wartete auf Menschen. Sie mussten durch den Bahndamm, der den Fluss von der Stadt trennte, in kleinen Haufen ankommen. Überall waren Tunnels in den Bahndamm geschnitten. Sie schienen alle sich nach dem Kahn hin zu öffnen. Dort war der Mittelpunkt des weiten Tals, das mit Wiesen und Äckern den fruchtbarsten Hintergrund abgab für den wartenden Mann. Er legte auch die Ruder aus, wenn er niedersaß. Es sollte aussehen, als ob er eben erst angekommen sei, aus einem fernen Land, vom Fang der Fische, bereit zum Fang der Menschen. Die Menschen kamen denn auch. Ich hatte davon gehört, aber Mutter hatte ihn einen Schauspieler genannt und uns abgeraten, unsere Zeit mit ihm zu verschwenden. Aber dann fügte es sich, dass an zwei Freitagen ein Mann an unserem Haus vorbeiging und Vater erzählte, dass er wieder rede. Beim zweiten Mal schien es mir, als ob ich seine Stimme hörte. Ich habe immer die Stadt wie einen kleinen Kasten von Steinen empfunden, über die jedes Geräusch leicht hinwegging. Ich rannte durch die Hinterstraßen über den Seffersbach nach den Tunnels. Die Wiesen standen in dem steinernen Rahmen wie Bilder von Secantini. Die Sonne hing im Westen und füllte die Rahmen mit weißen Strahlen. Es war, als wenn man aus dem Dunkel ins Licht hinaustrete. Nessel mag es geahnt haben und es mag ihm Schwung gegeben haben. Seine Freilichtkirche war so viel heiterer als das Haus des Mannes von Golgatha. Kurz ehe ich ankam, mäßigte ich meine Schritte und mischte mich mit der Bescheidenheit eines gut erzogenen Kindes in die Menge. Ich stellte mich zwischen zwei Männer, die die Hände auf dem Rücken hatten. Ich legte meine Hände ebenfalls auf den Rücken. Ich wollte wie sie sein. Obschon ich nichts sehen konnte, war es mir erst einmal genug, dazustehen. Es war in mir das Gefühl, das so viel Verderben angerichtet hat im Leben, sich einzureihen. Ich kam mir vor wie das letzte Stück eines Puzzlespiels. Seit ich dastand, war das Puzzle vollständig und ich war Teil der Gemeinschaft. Ich hörte dann seine Stimme. Es war eine volle Tenorstimme. Ich hörte sie zum ersten Mal. Ich höre sie jetzt wieder. Denkt nicht, dass ihr schon Menschen geworden seid. Ich fand heute diesen Hund in der Bauerngasse. Er war verwundet am Auge. Er lief weg, als ich ihn fangen wollte. Er traute mir nicht. Warum traut uns ein Hund nicht? Einer in dieser Stadt hat ihm ein Auge ausgestochen. Warum sticht ein Mensch einem Hund ein Auge aus? Ihr sagt, dass es ein Hundesohn gewesen sein muss. Ich aber sage euch, dass dieses Wort eine Beleidigung für die Hunde ist. Die Hunde zanken sich um einen Knochen, sie beißen sich für eine Hündin, aber sie stechen sich kein Auge aus, nur zum Spaß. Das war einem Mann aus dieser Stadt vorbehalten, der sich einen Menschen nennt. Erwartet nicht, dass ich die Stadt verdamme. Ich verzeihe dieses einen Hundes wegen. Man muss immer verzeihen. Verzeihen. Seine Stimme hob sich nun, und es war mir, als wenn sie über die Wand der Erwachsenen stiege und nun auf mich niederfiele. Ich stand ganz steif da. Verzeihen, dafür haben wir den Atem. Dahin fließt unser Blut. Erbarmen muss man haben. Erbarmen mit sich selbst, mit jedem Käfer. Ich habe diesen Hund gebeten, bei mir zu wohnen. Er hat angenommen. Nicht wahr, Hund? Du hast angenommen, bei einem Menschen zu wohnen. Er schwieg, und ich hob den Kopf, um besser zu hören. Die Wand der Erwachsenen schien unübersteigbar vor mir. Ich hörte nichts mehr und fühlte mich allein. Da begann die Wand der Rücken zu wanken. Sie war von einem Erdbeben befallen. Die Männer lachten, ein barbarisches Lachen, wie ich es nur kannte von dem Polizisten Seifert, der einmal einen Sträfling an den Ohren die Treppe zum Gericht hinaufgezogen hatte und lachte, als der Sträfling wie ein Schwein schrie. Ich war damals überzeugt gewesen, dass Seifert oben angekommen dem Gefangenen den Kopf abschlagen werde. Ich war 5 Jahre alt. Der Schrecken war in meinen Gliedern für viele Jahre. Diesmal glaubte ich nicht an eine Hinrichtung. Ich fürchtete nur, dass Nessel angeekelt sein würde und sich nun auch erheben würde wie die Engel des Lot. Mein Gott, er hatte mich wieder an Lot denken lassen. Und wie viel besser hatte er gesprochen als die Engel? Da bellte der Hund. Zuerst bellte er in langgezogener Melodie, als sei ein Toter in der Nachbarschaft und er könne den süßlichen Geruch des Übergangs nicht ertragen. Dann änderte er seinen Ton, er wurde wütend. Es hörte sich an, als risse er an seinen Ketten. Er antwortete dem Lachen. Nicht anders empfand ich es hinter der wankenden Mauer. Ich ballte meine Fäuste und sah zu Boden. Die Wand von Menschen vor mir antwortete seinem Bellen mit noch lauterem Lachen. Ich wünschte mir, dass der Hund sich losriss von seinen Ketten und sich auf sie stürzte. Aber wer kümmerte sich um meine Wünsche in diesen Augenblicken? Der Fischermann schwieg. Ich hätte zu gern jetzt sein Gesicht gesehen, aber die Wand war undurchdringlich. Die Menschen standen alle dicht an der gemauerten, abfallenden Flussmauer. Ich konnte nicht durchschlüpfen. Ich wäre nur ins Wasser gefallen. Der Hund bellte immer noch. Plötzlich kam ein lauter Ton aus seiner Kehle, dann ein menschlicher Aufschrei, dann wankte die Mauer. Sie fiel beinahe über mich. Ich wich nach hinten aus und sah, wie die Erwachsenen alle in den Tunnel flüchteten. Dann geschah das Ironische. Der Hund stürzte sich auf mich. Es war wie ein heißes Schnauben an meiner rechten Wade, dann ein nasses, heftiges Stoßen daran und dann das Stechen der Zähne tief ins Fleisch. Es war ein schwarzer Hund. Er war nun zufrieden, drehte um und kletterte den Abhang hinunter und sprang ins Boot. Nun sah ich Nessel, seinen roten Bart, seine himmelblauen Augen, seine bleichen Wangen, seine lang über die Schulter fallenden Haare. Er hatte den Hund ergriffen und hielt ihn nun fest in seinem Arm. Der Hund leckte über seinen Bart und hinauf zu seiner Stirn, die in der untergehenden Sonne glänzte. Ich fühlte Blut durch meine Strümpfe laufen. Ich zitterte in den Kniegelenken. Aber der Anblick dieses im Boot sich wiegenden Christus ließ mich meinen plötzlichen Kummer vergessen. Ich stand bewundernd da. Noch nie war mir jemand so echt erschienen. Das war der rechte Gott für mein romantisches Gemüt. Im Hintergrund die schwingenden Berge, im Wasser die schimmernde Sonne, überall auf den Wiesen die schrägen, goldgelben Strahlen, der ziehende Fluss, die Ruder, die herabhingen und mit Plätschern zum Aufbruch ermunterten, zum Aufbruch nach dem Land, das diesen Mann als seinen Herrn anerkannte, den Mann, der wie eine Frau aussah, den Mann mit der Stimme, die über die ganze Stadt ging, den Mann, den sie noch so viel auslachen konnten, er würde in jedem Wort mehr Weisheit sagen, als sie jemals mit Löffeln fressen konnten. Er öffnete jetzt den Mund und erhob sich sogar ein klein wenig. »Schlag dein Wasser ab«, rief er, »schlag sofort dein Wasser ab. Es wird sonst zu Gift in deinem Bauch.« Ich weiß nicht, warum ich sofort dieser prosaischen Aufforderung gehorchte. Ich ließ ihn nicht aus dem Auge, als ich es tat. Es schien mir, dass meine Wunden sich sofort schlossen. Wir wurden fanatische Freunde. Ich hatte nicht das Gefühl des Verrats. Dieser Christus von seinen eigenen Gnaden sah mich an. Er verdiente, dass ich ihm gab, was der andere, der stumm und ohne Blick seinen Leidensweg zog, nicht von mir annehmen wollte. Ich machte viele Fahrten mit ihm. Er war der seltsamste Fischer, den ich je gesehen habe. Er zeigte mir in ruhigen Buchten, wo der Kahn fest aufstieß auf dem Sand, das Spiel der kleinsten Fische. »Sie ahnen nichts von meinen Netzen«, sagte er, lachend, und machte mich schauern. Aber dann warf er tiefer unten nach der großen Wendung des Flusses hin seine Netze gegen Sonnenuntergang, und ich gab ihm recht. Warum sollte er nicht etwas von dem Reichtum herausschöpfen? Es war genug da für alle. Dies war ein Spruch meines Vaters, den er anwandte, wenn in seiner Gegenwart einer einem Bettler erzählte, dass er für sein Brot arbeiten solle. Nessel saß und sann vor sich hin. Dann sprach er von Galiläa. Er hatte keinerlei Schwierigkeit, die zwei Jahrtausende zu überspringen. »Sie haben mich niemals ausgelacht«, sagte er. »Sie haben mir zugehört, wie einer Grammophonplatte.« Dies schien sein höchster Begriff vom schönen Klang zu sein. Der Fluss zog langsam an uns vorbei. Er hielt den Kahn mit einer Stange am Ufer fest. Wir schwammen in Gold, genau wie am Abend, da ich sein Freund geworden war. Durch das Wiesental zogen blökend die Herden nach den Ställen. Der Geruch der Böcke stieß an unsere Nasen. Schwalben wirbelten über den Wassern, die niedrig fliegenden Mücken haschend. »Aber es kam wohl davon«, sagte er nach einer Weile unvermittelt, »dass ich damals den reichen Fischfang machte.« Ich hatte vergessen, dass er in Galiläa war. Ich wies schnell auf das Netz. Er stimmte mir zu. Wir konnten versuchen, ob wir ein paar Fische erwischt hatten. Langsam hob er das schwere Rundnetz. Glitzernd sprangen einige Fische hoch. Er ließ sie vergolden von der Abendsonne. Sie tanzten über den Maschen ihren Totentanz, so dachte ich. Dann aber drehte er mit starker Hand das ganze Netz um und ließ alle wieder ins Wasser flitzen. Ich muss eine erschrockene Bewegung gemacht haben. Er lächelte mir beruhigend zu und sagte, »Ehe es nicht ein reicher Fischfang ist, hat es keinen Zweck.« Seine Stimme war zugleich gütig und pfiffig. Ich sagte kein Wort mehr, als wir zurückruderten. Als ich Vater am nächsten Morgen davon erzählte, lachte er. »Der Vorteil von richtigen Menschen ist, dass sie nichts Halbes tun. Ich glaube, der Kerl weiß, was los ist mit der Menschheit.« Ich verstand kein Wort. Mir missfiel das Wort Kerl. Aber konnte ich erzählen, dass Nessel von Galiläa gekommen war? Ich muss meine Zweifel darüber gehabt haben, sonst hätte ich gesprochen. Vater sah mich an, als wenn er etwas merkte, dann sagte er und fügte ein neues Fragezeichen zu dem alten, »Früher haben sie ihn gekreuzigt, weil sie noch Glauben hatten. Heute lachen sie nur. Ich frage mich, ob er so viel verstanden hat.« Er ging weg, brachte eine Flasche mit irgendeinem Alkohol und sagte, »Gib sie ihm von mir. Er braucht eine ganze Masse Fische für diese Stadt.« Ich spürte nur, dass er nichts gegen Nessel hatte. Außerdem war ich stolz, dass er so geheimnisvoll zu mir sprach und so tat, als ob ich alles verstände.